Kaffee und Wein und vielleicht Kerzenschein. Wundervolle Kraut, aus dem du Luftschlösser baust, lass ich dir. Schon probiert, bei mir zu viel passiert. Es duftet so, dafür hab ich dich. Du duftest so, von Angesicht zu Angesicht. Nein, das Kraut lass ich dir und bin da, wenn die Abrissbirne passiert. Und reich dir dann Stein für Stein, und zu bauen ein Haus, das auch du passt rein. Nicht nur deine Träume, auch deine Sorgen, deine Ängste, dein ganzes Sein. Kaffee und Wein und vielleicht Kerzenschein. Kaffee und Wein, ja das ist mein, tu ich mir rein. Das wundervolle Kraut, aus dem du Luftschlösser baust, lass ich dir. Schon probiert, zu viel passiert. Es duftet so, dafür hab ich dich. Du duftest so, von Angesicht zu Angesicht. Nein, das Kraut lasse ich dir, das Kraut zu dir und du zu mir. Und du zu mir. Bauen ein Haus, das auch du hast. Nicht nur deine Träume, deine Sorgen, deine